kann. Warum kam das Schicksal, um mein Leben zu zerstören? Hinausgerissen aus dem Sein, in eine fremde Welt verbannt. Doch du weichst nicht von mir, hältst weinend meine Hand. Schreiben oder...